Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 128 des Gabelbissen Podcasts. Die heutige Folge, das kann ich euch versprechen, wird eine wahre runde Sache werden. Da wird nämlich um etwas schön Rundes und vor allem schön, schön Süßes gehen. Es gibt wieder mal eine süße Spezialität, die ich euch gerne ein bisschen genauer vorstellen möchte. Ja, jetzt werden einige von euch denken, runde Sache. Was könnt ihr da meinen? Ich sage euch noch einen kleinen Hinweis. Es könnte auch eine halbrunde Sache sein, aber dann wissen wir, dass es garantiert nicht das Original ist. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, um was geht's? Heute möchte ich euch die wunderbaren Mozartkugeln etwas genauer vorstellen. Wie ich bereits vorhin erwähnt habe, ist das wieder eine süße Spezialität, die ursprünglich rein aus dem Salzburgerischen gekommen ist. Ursprünglich sage ich deswegen, weil heutzutage gibt es auch Produktionsstätten dieser Spezialität, die nicht in Salzburg sich befinden. Zum Beispiel in Niederösterreich gibt es was, in Wien gibt es was, etc. etc. Schauen wir uns mal an, wie genau sieht denn eigentlich so eine Mozartkugel aus? Der Kern besteht aus grünem Marzipan. Und dieser wunderbare Kern wird umhüllt von feinsten Nougat, von dunklem Nougat. Und dem ist nicht genug, das Ganze wird dann noch eingetaucht in dunkle Schokolade. Ja, und dann wird es verpackt und ist auch schon zum Verzehr bereit. Das, was ich euch jetzt beschrieben habe, wäre der Original-Mozartkugelaufbau, also des wahren Originals aus der Konditorei Fürst, der eigentliche Erfinder der originalen Mozartkugel. Dazu dann aber später mehr. Andere Hersteller kennen das Rezept natürlich nicht, das ist streng unter Verschluss von der Konditorei Fürst. Die haben dann somit eigene Kreationen entworfen. Wieso und warum? Das komme ich dann auch noch später noch einmal drauf zu sprechen. Da hätten wir zum Beispiel mal die vermutlich bekannteste Variante der Mozartkugel, jene von Mirabelle, die hat einen komplett anderen Aufbau. Da sagen wir mal so einen relativ ähnlichen, aber doch anderen Aufbau. Sagen wir mal so, klingt besser. Die ist jetzt übrigens nicht das Original. Ja. Das Original, wie gesagt, kommt vom Fürst, nicht von Mirabelle. Man könnte zwar aufgrund der Werbung glauben, dass eben die das Original haben. Nein, haben sie nicht. Aber ich finde dennoch erwähnenswert, sie haben nämlich bei den ganzen Mozartkugeln, die es so am Markt gibt, eine wahre Pioniersarbeit geleistet. Das war immerhin das erste Unternehmen, das die Mozartkugel maschinell hergestellt hat und dennoch eine runde Kugel zusammengebracht hat. Es gibt nämlich noch genug Firmen, auch heute noch, die zwar auch maschinell fertigen, aber keine runde Kugel zusammenbringen. Nur, wie macht es Mirabelle jetzt? Die haben einen normalen Marzipankern. Das Ganze wird dann umhüllt von hellen und dunklen Nougat, also jeweils eine Schicht. Und danach wird das Ganze in Schokolade eingetaucht. Die Kugeln von Manna, die machen es genau andersrum. Die haben nämlich einen Nougat-Kern und die umhüllen das Ganze dann mit Marzipan und danach kommt die Schokolade drauf. Ja, und es gibt dann noch etliche andere unterschiedliche Varianten, manche Schichten des, die haben andere Zusammensetzungen vom Nougat und so weiter und so fort. In Summe kann man sagen, jede schmeckt auf ihre Art und Weise gut. Ich persönlich, wenn ihr mich fragen würdet, mag am liebsten das Original vom Fürst, weil ja, das schmeckt einfach wirklich himmlisch. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, dann kann ich euch das wirklich nur wärmstens empfehlen, da mal hinzuschauen, weil die schmecken total gut. Mirabelle sind auch wunderbare Mozartkugeln, also ich will denen nichts absprechen. Und auch die anderen Mitbewerber sind nette Süßigkeiten. Aber ans Original, ja, da kommt man halt nicht so leicht heran. Schauen wir uns dieses süße Ding mal ein bisschen genauer an, nämlich aus historischer Sicht. Erfunden wurde die Mozartkugel von einem gewissen Paul Fürst, nämlich im Jahre 1890. Und dieser Paul Fürst kam bereits im Jahr 1884 in die Stadt Salzburg und dort hat er sich dann niedergelassen und in der sogenannten Brotgasse eine Konditorei eröffnet. Findet man noch nach wie vor unter dieser Adresse, ich glaube Brotgasse 6 müsste sein, findet man nach wie vor die Konditorei Fürst. Die haben aber auch aufgrund des Andrangs einige Filialen in der Stadt Salzburg, die man auch aufsuchen kann, wenn einem dort zu viel los ist. Zunächst wurde die Praline übrigens anders genannt, nämlich nannte es ursprünglich das Mozart-Bonbon. Warum gerade Mozart, kann man heutzutage schwer sagen. Man vermutet, weil ja Mozart durchaus starke Verbindungen hatte zu Salzburg, wie wir ja wissen, dass er quasi ihm zu Ehren dann nachträglich so eine Süßigkeit widmen wollte. Und erst einige Zeit später hat er das von Bonbon dann auf Mozart-Kugel umbenannt. Und mit dieser Süßigkeit hat Paul Fürst übrigens eine sehr spezielle Leistung gebracht, nämlich, das war die erste Praline, die an keiner Stelle flach war. Wenn man sich sonst Pralinen ansieht, die sind immer irgendwo flach. Das kommt einfach von der Fertigung her. Und die Mozartkugeln waren die ersten dieser Art, die das noch nicht waren. Die waren nämlich komplett rund. Und das erreichte er aufgrund einer speziellen Technik, wie er das Ganze gemacht hat. Er hat zunächst mal eine kleine Kugel aus Marzipan geformt. Die hat er dann umhüllt eben mit dem dunklen Nougat und hat eine größere Kugel geformt. Das Ganze hat er dann auf ein dünnes Holzstaberl gesteckt. Das hat er dann in Schoko eingetaucht, also mit der Kugel voran in Schoko eingetaucht. Wurde dann auf einem Gerät montiert. Dann hatte man es aushärten lassen, die Schokolade. Und sobald diese Schokoladehülle hart war, hat man das Stabal vorsichtig herausgezogen. Und das Loch, das dadurch entstanden ist, klar, geht dann nicht anders. Das hat man dann mit einem Schuss flüssiger Schokolade zugemacht. Und das sieht man auch, dass, wo das zugemacht wird. Und das ist auch ein typisches Markenzeichen eben dieser Praline. Das wurde damals alles natürlich mit Hand gemacht und auch heute noch. Die Mozartkugeln, die Original, sind auch heute noch nach wie vor reine Handarbeit, weil maschinell könnte man das so natürlich nie fertigen. 1905 war übrigens ein Meilensteinjahr für die Konditorei Fürst, denn da erreichte die Mozartkugel wahrlich einen großen Ruhm. Denn sie gewann bei der Pariser Ausstellung eine Goldmedaille für süße Spezialitäten. Ja, nur einen Fehler hat unser guter Herr Fürst bei der ganzen Sache gemacht. Er hat nämlich vergessen, den Namen zu schützen. Und das hat natürlich andere Konditoren dazu motiviert, diese erfolgreiche Praline nachzumachen. Es waren viele gute Produkte, jedoch war es nie so wie beim Fürst, sie waren alle ein bisschen anders, weil sie das Rezept nicht kannten und somit mussten sie einfach ein bisschen andere Änderungen vornehmen. Mittlerweile hat man aber schon das Ganze ein bisschen geändert und zwar hat man jetzt nämlich den Begriff Original Salzburger Mozartkugel schützen lassen. Also eine andere Firma, die auch in Salzburg produziert, darf es nicht Original Salzburger Mozartkugel nennen. Wenn wir uns zum Beispiel die von Mirabell anschauen, ich glaube, da steht nämlich echte Salzburger Mozartkugel drauf. Man ist nicht gelogen, keine Frage. Die Mirabell produzieren, ich glaube, südlich von Salzburg haben die ihre Fabrik, wo die Sachen machen. Ist in Salzburg, somit kann man sagen, echte Salzburger Mozartkugel. Ich würde mal vorschlagen, wir machen heute wieder mal ein bisschen Warenkunde, weil es gut zum Thema passt. Und wir fangen am besten mit dem Kern der Mozartkugel an, nämlich mit dem Marzipan. Was genau ist Marzipan? Einfach gesagt, das ist nichts anderes als gemahlene Mandeln mit etwas Zucker dabei. Oder etwas mit, ja, ein bisschen mehr Zucker dabei, um es mal so zu sagen. Und teilweise kommt dann auch noch Rosenwasser oder Rosenöl oder was anderes dazu. Das ist ganz abhängig, von welchem Gebiet das Ganze kommt. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Zusammensetzungen von Zucker und Mandeln. Oder halt auch welche Zusatzstoffe, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, da in diese Masse reinkommen. Es kommt wirklich ganz auf die Gegend an. Aber auch beim Mahlgrad der Mandeln kann man sich wieder unterscheiden. Die einen malen es ganz, ganz fein, andere malen vielleicht eine Spur gröber. Aber in der Regel kann man sagen, im Marzipan findet man Zucker und Mandeln drin und maximal im Verhältnis von 1 zu 1. Wenn man aber eine höhere Qualität des Marzipans erreichen will, dann muss man weniger Zucker verwenden. Desto mehr Mandelanteil, desto höher ist mehr oder weniger die Qualität. Die Herstellung ist vom Prinzip her eigentlich relativ einfach. Zunächst einmal müssen die Mandeln gewaschen werden und danach werden sie blanchiert und geschält. Dann gibt man das Ganze mit in eine Art, ich sage einmal, Zerkleinerer rein mit dem Zucker und zerreibt es oder macht es mal schön klein. Im Anschluss wird das Ganze zwischen zwei Porzellanwalzen gemahlen. Und hier muss man wirklich gut aufpassen wegen der Temperatur. Würde das Ganze zu warm werden, würde das Mandelöl sich verflüchtigen und es würde sich natürlich negativ auf den Geschmack auswirken. Wenn es dann schön fein gemahlen und vermengt ist, kommt dann der Schritt der sogenannten Abröstung. Traditionell wird das über Dampf in einem offenen Kessel gemacht und man hitzt das Ganze dabei auf so circa 98 Grad Celsius und dabei wird immer wieder gerührt und gerührt. Modernere Systeme machen das natürlich anders, die haben ein geschlossenes System, wo es auf 105 Grad Celsius erhitzt wird und so abgerührt wird und abgeröstet. Ja, nach dem Schritt wird das Ganze abgekühlt und dann kann es eigentlich auch schon verpackt werden. Doch Marzipan ist nicht gleich Marzipan, da gibt es auch wieder Unterschiede, vor allem was die Qualität betrifft. Gibt es mehrere Stufen. Fangen wir mal bei der höchsten an. Das wäre der sogenannte Niederegger Marzipan und der besteht zu 100% aus der sogenannten Marzipan-Rohmasse. Viel, viel bekannter als der Niederegger ist dann die nächste Qualitätsstufe, der sogenannte Lübecker Edelmarzipan. Und der besteht aus 90% Rohmasse und was für den auch noch speziell ist, der hat einen geografischen Schutz. Das kennen wir schon von einigen anderen österreichischen Produkten. Das heißt, Lübecker Marzipan darf nur in Lübeck gemacht werden oder in einigen wenigen Orten rund um Lübeck. Das kommt halt immer ganz darauf an, wie das dann seinerzeit vertraglich festgelegt wurde. Aber wie gesagt, das muss alles aus dem Großraum Lübeck kommen. Die nächste Qualitätsstufe wäre dann das sogenannte Gütemarzipan. Der besteht aus, unter Anführungszeichen, nur mehr 80% Rohmasse. Darunter kommt dann der sogenannte Edelmarzipan, der hat dann noch 70%. Ein Step weiter drunter wäre dann der sogenannte normale Marzipan oder nur Marzipan genannt, der dann 50% hat. Das wäre dann die niedrigste Stufe, die man als Marzipan kaufen kann. Es gibt aber auch Alternativen zum Marzipan. Wer sagt, das ist mir zu teuer, das will ich dennoch nicht kaufen. Oder die Lebensmittelindustrie zum Beispiel, die verwendet den auch recht gern, nämlich den sogenannten Persipan. Und der unterscheidet sich im Wesentlichen von einer Zutat, nämlich die nehmen keine Mandeln, sondern die ersetzen das Ganze durch Marillenkerne. Marillenkerne, also nicht das, was man bei einer Marille isst, das große Ding wird dann nicht genommen. Der wird nochmal aufgeschlagen und da drin ist so eine Art, wie soll man sagen, Kügelchen. Und das wird dann da herangezogen. Das ist dann der eigentliche Kern. Und der hat eben auch einen mandelähnlichen Geschmack. Und von daher wird das Ganze gerne auch zu Persipan verarbeitet und als Ersatz somit für Marzipan genommen. Und wie bereits erwähnt, vor allem gern von der Lebensmittelindustrie, weil es wesentlich günstiger ist. Und ja, dadurch, ja, ihr könnt euch denken, was die dann da mitmachen können. Ja klar, mehr Umsatz und mehr Gewinn somit. Es wird zum Beispiel gern zur Weihnachtszeit bei den ganzen Lebkuchen verwendet. Und es gibt auch Ausnahmen, aber wenn man mal genau schaut, große Marken verwenden da eben gerne den Persipan anstelle von normalen Marzipan. Und eins, was ich auch besonders spannend finde, was ich vermutlich nicht gewusst habe, so wie ich, dass das mit Marzipan verwandt ist, Nougat. Nougat ist eine Verwandte des Marzipan und hier wird anstelle von Mandeln halt Haselnuss verwendet. Geröstete Haselnuss, um es genauer zu sagen. Ja, und der grüne Marzipan, unser Original Salzburger Mozartkugel, der ist ein ganz spezieller, da werden nämlich die Mandeln mit Pistazien vermischt und von daher kommt dann der grüne Marzipan. Und eine weitere Zutat, die ebenfalls wichtig ist für die Mozartkugel, wäre die Kuvertüre. Die Kuvertüre ist jenes, was mehr oder weniger um die Kugel herumkommt. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als Schokolade. Genauer gesagt gibt es aber doch einen kleinen, aber feinen Unterschied. Somit ist Couverture eben eine ganz spezielle Schokoladenart. Man kann die von der Zusammensetzung her nämlich nicht mit der handelsüblichen Tafelschokolade gleichsetzen, denn das Ganze ist nämlich so, dass Couverture einen höheren Fettanteil hat. Das bringt das Ganze dazu, dass es flüssiger wird und man es schöner verarbeiten kann. Ein anderer Begriff für die Couverture wäre auch noch Schokoladenüberzugsmasse. Das wäre der fachlich deutsche richtige Begriff dafür, ja, aber ich finde, Couverture klingt meines Erachtens doch um einiges besser. Gedacht wird dieses Produkt, wie ich bereits vorher gesagt habe, zum Überziehen von zum Beispiel Torten, von Kuchen und Pralinen, aber auch als Basis für Ganache wird gerne eine Couverture herangezogen. Das Ganze kann man übrigens auch in verschiedensten Kakaostufen kaufen. Da gibt es von eher niedrigeren, so 50-60%, bis teilweise 100% kann man da Couverture kaufen. Es gibt auch dann noch Spezialvarianten mit Milchschokolade oder mit weißer Schokolade. Einen kleinen Tipp hätte ich da für euch, wenn ihr wirklich gute und hochqualitative Couverture kaufen wollt, da empfehle ich euch die Produkte der Firma Zotter. Die haben eine riesen Auswahl an Couverture. Da bekommt ihr alles von Milchschokolade bis zu 100%, Sojamilchschokolade und ich weiß nicht was noch alles. Das empfehle ich euch jetzt aber nicht, weil ich da irgendwie was gesponsert bekomme. Leider nein, aber sollte jemand von Zotter zuhören, ich wäre durchaus an einem Vertrag interessiert. Nein, das sage ich euch deswegen, weil ich von dem Produkt überzeugt bin und da wird es selber eigentlich sehr, sehr gerne verwenden. Wer jetzt sagt, okay, Couverture ist mir zu teuer, da gibt es auch wieder eine Alternative, nämlich die kakaohaltige Fettglasur. Klingt natürlich jetzt vom Namen her sehr sexy, kann ich mir vorstellen, aber ihr könnt mir glauben, halb so schlimm. Und bekommt man eigentlich relativ oft in den Supermärkten. Das ist, was ich weiß, meistens das, was so in so Becherl drin ist, was man zum Beispiel in 10 Sekunden oder was auch immer in der Mikrowelle flüssig machen kann. Nur was ist denn jetzt die kakaohaltige Fettglasur und wie unterscheidet sich die von der Couverture? Wesentlicher Unterschied ist mal der, dass bei dieser Art von Glasur neben dem Kakaofett auch noch zusätzliches pflanzliches Fett reinkommt, wie zum Beispiel Palmöl oder auch andere Öle. Kommt ganz darauf an, welcher Produzent das ist. Und dadurch können die Produzenten die Eigenschaft von dieser Glasur mehr steuern. Durch einen höheren Fettgehalt kann ich es halt noch flüssiger machen, als wenn ich weniger reingebe. Es ist dadurch sehr stark beeinflussbar, was ich bei der normalen Couverture ja nicht so machen kann, weil das ja eigentlich mehr ein Schokoladeprodukt ist. Es ist einfacher herzustellen, dadurch ist es aufgrund von der einfachen Herstellung und den pflanzlichen Fetten auch noch wesentlich billiger. Ist aber nicht so gut in der Qualität jetzt wie die Couverture, aber ich würde sagen, für eine Torte kann man das mit ruhigem Gewissen nehmen. Man muss nicht zwingend Couverture kaufen. Man kann, wenn man möchte, auch das nehmen. Ist jetzt keine große Einbuße. Klar, wenn man ein bisschen was Feineres will, dann sollte man natürlich zu Couverture greifen. Eingangs habe ich es ja, glaube ich, schon erwähnt. Heute gibt es mal eine süße Folge mit Rezept. Und da habe ich mir was Feines rausgesucht, nämlich Mozartknödel. Und das ist relativ einfach. Und da benötigen wir für so circa 4 Portionen 3 Dotter, 60 Gramm Butter oder Margarine, 250 Gramm Topfen, 20% Fettanteil, 150 Gramm Mehl griffig, 10 Mozartkugeln, eventuell auch mehr. Kommt ganz darauf an, wie dick ihr den Teig macht. Also um die Mozartkugel herum dann. Salz, Semmelbrösel und last but not least Zucker. Zunächst einmal müssen wir den Dotter mit der Butter oder der Margarine und dem Salz schön schaumig schlagen. Danach mischen wir den Topfen und das Mehl drunter und verrühren das schön zu einem Teig. Bevor ist der Teig einmal fertig, der kommt dann noch für gut 15 Minuten in den Kühlschrank rein und darf da drin mal schön rasten. Danach formen wir den Teig zu einer Rolle, machen uns 10 Stücke davon. Wenn es zu viel ist für euch, wenn die Stücke zu dick sind, könnt ihr auch ein bisschen mehr machen. Das überlasse ich dann ganz eurem persönlichen Geschmack. Und diese Stücke drücke ich dann mal ein bisschen flach, damit ich so einen, wie soll man sagen, Teigteller vor mir habe. In der Mitte davon platziere ich dann meine Mozartkugel und da schlage ich den Teig herum und forme eine schöne Knödel daraus. Umhülle das mehr oder weniger. Ja, und das Ganze lasse ich dann auf einem Teller ein bisschen rasten. In der Zwischenzeit kann ich einen Topf mit Wasser aufsetzen und das Ganze zum Kochen bringen. Danach ein bisschen Salz reingeben. Und wenn das schön sprudelnd kocht, geben wir unsere Mozartknödel hinein und lassen die für so circa 10 bis 15 Minuten leicht kochen. Man soll nicht ganz sprudeln kochen, aber auch nicht so leicht simmern, also ein bisschen so ein Mittelding. Also ich sage mal leicht kochen dazu. In der Zwischenzeit können wir mal etwas Butter oder Margarine in einer Pfanne zerlassen. Und dazu geben wir dann Brösel und Zucker und das Ganze rösten wir dann schön an. Der Zucker sollte dann leicht schmelzen, so leicht karamellisieren. Und das mit dem Brösel vermischt, kann ich euch sagen, gibt es wunderbar herrlich Süßes. Das stellen wir dann zur Seite und sobald die Knödel fertig sind, das ist wirklich ganz wichtig, kommen die auch in unsere Bröselmischung rein und da wälzen wir sie. Sofort nach dem Topf drinnen wälzen, damit das auch alles schön haften bleibt. Ja, und dann brauchen wir das Ganze eigentlich nur mehr auf einem Teller anrichten, können vielleicht noch ein bisschen Erdbeerspiegel dazu machen oder was ganz schokoladig will, kann auch noch einen kleinen Schokoladespiegel dazu machen. Und fertig ist diese süße Köstlichkeit. Kann ich euch persönlich wirklich nur empfehlen, ist ein wahrer süßer Traum. Vor allem wenn man Mozartkugeln mag, wirklich super. Ja, bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, möchte ich noch ein bisschen was Administratives machen. Und zwar, der Gabelbissen geht in die Sommerpause. Es geht dann wieder weiter mit Freitag, dem 12. August 2016. Da kommt dann die nächste Folge raus. Ja, in der Zwischenzeit mache ich Pause. Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz untätig. Da gibt es dann einige Wartungsarbeiten am Server, wo der Podcast gehostet wird. Da wird ein bisschen was am Blog herumgeschraubt. Zum Beispiel werdet ihr dann das Ganze auch über HTTPS erreichen. Das heißt, über verschlüsselten Datenverkehr. Es gibt einige interne Verbesserungen im Blogsystem. Ich habe noch einige Altlasten von meiner Prä-Podcast-Zeit. Das heißt, wo ich noch reiner Foodblogger war und mich mit WordPress noch nicht so ausgekannt habe, habe ich da ein bisschen was verbrochen. Das möchte ich auch einmal gerade biegen. Ja, und dann möchte ich das Thema mit dem Live-Feed in den Griff bekommen, weil das funktioniert leider noch immer nicht besser, etc. etc. Also es gibt einiges hinter den Kulissen zu tun und das möchte ich unter anderem in dieser Pause machen. Ja, und eines wäre noch zu machen, und zwar, wer von euch hatte den Feed über tweezer.at abonniert? Hat das noch jemand gemacht? Oder kommt noch jemand von der Zeit? Falls ja, schaut bitte in eurem Podcatcher nach, ob das noch über tweezer.at abonniert wurde. Wie gesagt, falls ja, bitte umstellen auf die Url gabelbissen.at. Ich möchte da im Hintergrund nämlich ein bisschen was umdrehen, dass tweezer.at nicht mehr auf den Podcast verweist. Leute, die mich über iTunes abonniert haben, die brauchen sich in der Regel keine Sorgen machen, weil bei iTunes wäre das schon längst eben auf die Url gabelbissen.at umgestellt. Die freie Zeit, wenn ihr mal keinen Gabelbissen hört, könnt ihr natürlich auch nutzen, um vielleicht alte Folgen nachzuhören oder um Bewertungen zu schreiben. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein bisschen was bei iTunes oder bei einem anderen Podcast-Portal schreiben würdet, mich bewerten würdet. Würde mich wirklich freuen, wenn ich da einige 5-Sterne-Bewertungen bekommen könnte. Gerne aber auch könnt ihr mich in der Zwischenzeit über die ganzen sozialen Medien weiterempfehlen. Würde mich freuen, wenn vielleicht nach der Sommerpause der ein oder andere Hörer bzw. die ein oder andere Hörerin mehr dazukommen wird und ein bisschen was Neues über österreichische Küche lernen kann. So, dann noch etwas. Wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt während der Pause, zum Beispiel wenn es irgendwas Neues gibt, das was umgestellt wurde und ihr probieren könnt etc., dann könnt ihr den Gabelbissen über mehrere soziale Kanäle abonnieren. Welchen, das ist euch überlassen. Ihr bekommt überall die gleichen Informationen. Da wäre auf der einen Seite mal Twitter, da bin ich @gabelbissen.at. Dann gibt es mich bei Telegram unter telegram.me/gabelbissen. Und last but not least auch noch bei Facebook unter facebook.com/gabelbissen.at. Keine Sorge, müsst ihr jetzt nicht fleißig mitschreiben und notieren und gleich wild in den Browser eingeben. Ich verlinke das Ganze in die Shownotes rein, da braucht ihr den Link anklicken und ihr landet auch schon bei den entsprechenden Accounts. Und wer jetzt sagt, um Gottes Willen, so lange Zeit ohne Gabelbissen, wie geht das? Ja, da kann ich euch einen Tipp geben. Wenn ihr nicht genug bekommt, dann könnt ihr auch auf meinen zweiten Podcast gehen, das Sprechgröstl unter sprechgröstl.at. Das wäre ein sogenannter Personal Podcast und da erzähle ich euch in regelmäßigen Abständen immer wieder, was so alles vorgefallen ist etc. Also klassischer Personal Podcast. Es gibt Interviews auch gelegentlich, Gespräche etc. etc. Könnt gerne mal reinhören, vielleicht ist ja auch mal das ein oder andere für euch dabei. Gut, wenn es von eurer Seite aus noch Fragen geben sollte zu den Mozartkugeln, zur Warenkunde oder dem Rezept, dann könnt ihr mich wie immer natürlich sehr, sehr gerne kontaktieren. Ich helfe euch natürlich gerne weiter. Wie das erfahrt ihr wie gewohnt im Abspann. Tja, dann bleibt nichts anderes mehr über, als zu sagen, ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.